Die Teste der US-Truppen in Südkorea an biochemischen Waffen verursachten am 21. Mai eine Protestkundgebung der südkoreanischen Bewohner vor der US-Luftwaffenbasis in Osan. Die Teilnehmer der Kundgebung, vor allem die Einwohner in Pyeongtaek-Bezirk Gyeonggi, forderten im Protestschreiben mit Nachdruck, dass die US-Truppen die gefährlichsten Teste und Übungen mit biochemischen Waffen wie Milzbrandbakterien sofort einstellen und die Verantwortlichen dafür hat bestrafen müssen und der US-Präsident sich bei südkoreanischem Volk entschuldigen soll. Und laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News sollen im Erde in der Umgebung der US-Militärbasis im Stadtbezirk Bupyeong, Stadt Incheon, höchstens 24-fach mehr Giftstoffe als Limit nachgewiesen worden sein.